frorne Tropfen fallen von meinen Wangen ab. Ob es mir denn entgangen, dass ich geweinet hab, dass ich geweinet hab. Tränen, meine Tränen, und seid ihr gar so lau, dass ihr erstarrt zu Eisel wie kühler Morgentau und trinkt doch aus der Quelle als wolltet ihr zerschmelzen des ganzen Winters Eis, des ganzen Winters Eis. Ihr trinkt doch aus der Quelle der Brust so glühend heiß, als wolltet ihr zerschmelzen des ganzen Winters Eis.